Manche von Ihnen kennen vielleicht die britische Krimiserie Cracker aus den frühen 90er Jahren mit Robbie Coltrane als Profiler Eddie Fitzgerald. Ich glaube, eine der ersten richtigen Profiler-Serien im Fernsehen, die sehr empfehlenswert ist, unter anderem, weil diese Figur da noch sehr viel gebrochener und problematischer ist als diese späteren Übermenschen-Profiler aus den späteren Serien. Die erste Folge dieser Serie fängt damit an, dass eben dieser Eddie Fitzgerald eingeladen ist, vor einem studentischen Publikum einen Vortrag über Psychologie zu halten. Und er kommt völlig übernächtigt, schlecht vorbereitet und lustlos, also so ein bisschen wie ich, da an und absolviert diese Vorlesung, indem er den Studenten die entsprechenden Grundlagenwerke an die Köpfe wirft. Und danach mit den Worten End of Lecture wieder abgeht. Ich habe inzwischen tatsächlich den Eindruck, dass das ein Format wäre, was für Vorträge zur kritischen Theorie auch ganz angemessen wäre oder immer angemessener wird. Aber ich werde heute trotzdem versuchen, eher vielleicht etwas ungeordnet Gedanken zu formulieren, statt hier um mich zu werfen. Ich habe das vorangeschaltet, weil diese Episode eigentlich als Reaktion auf einen bestimmten Typus des Schülertums, des Musterschülertums zu verstehen ist, also von Leuten, die alles genau absorbieren, nachsprechen wollen und dann noch besser machen wollen, also eine bestimmte Art von akademischem Musterschülertum, die mir in Bezug auf Adorno immer mehr aufstößt. Und deswegen will ich, bevor ich zur eigentlichen Sache komme, ein paar Dinge zu der Frage sagen, was denn eigentlich ein Adorno-Schüler ist. Also diese Spezies, die immer penetranter und nerviger, nicht nur in irgendwelchen studentischen Arbeitskreisen an den Akademien, sondern auch im antideutschen Spektrum sich bemerkbar macht. Wenn man überlegt, wer wirklich Adornos Denken fortgesetzt hat, also in dem Sinne, dass in einem anderen Zusammenhang aktualisiert worden ist, worum es Adorno ging, dann kommt man eigentlich eben gerade nicht auf Schüler, sondern das wären Leute wie etwa Wolfgang Port, der den Bruch mit dem Akademismus der kritischen Theorie besonders scharf formuliert hat in seinem Vortrag Der Staatsfeind auf dem Lehrstuhl über Adorno, oder Elisabeth Lenk, die den Mimesis-Begriff Adornos bei ihrer Analyse dessen, von dem, was sie Traumform nennt, in dem Buch Die unbewusste Gesellschaft, weiterentwickelt hat. Oder vielleicht auch so jemand wie Alexander Kluge, der auf ganz andere Art Adorno viel näher ist als diejenigen, die ihn ständig zitieren. Aber die kommen nicht in Betracht, wenn es ums Schülertum geht, sondern das, was ich mit Schüler meine, ist ein bestimmter Sozialcharakter, der geprägt ist durch die Gleichzeitigkeit von Devotion und Schamlosigkeit, Autoritätshörigkeit und verleugnetem Ressentiment. Der einerseits die Begriffe alle auswendig lernt, übt sie, also die Adorno-Begriffe, nicht? Wahrheit, Schein, Autonomie, Versöhnung, Utopie, Kritik, wir haben es schon gehört, lernt die immer wieder neu zu kombinieren, der über hervorragende immanente Text Kenntnis verfügt und sich als zuverlässiger Erfüllungsgehilfe dessen, was er für Adornos Erbe hält, versteht. Gleichzeitig, wirklich gleichzeitig und gar nicht im Widerspruch damit, ist er aber von Anfang an auf dem Sprung, seinen designierten Lehrer zu überholen, dem Vergessen anheimzugeben und sich dem akademischen Betrieb sozusagen als produktiver Leichenfledderer zu empfehlen. Der Adorno-Schüler findet deswegen, man dürfe bei Adorno natürlich nicht stehen bleiben. Er denkt, dass zum Beispiel die ästhetische Theorie immer ausgebaut, erweitert, aktualisiert werden muss. Er ist sich sicher, dass sich seit Adorno politisch, ästhetisch, gesellschaftlich ganz viel getan hat, dem eine kritische Theorie der Gegenwart gerecht werden müsse. Und was Adorno noch überhaupt nicht reflektieren konnte. Das heißt, der Adorno-Schüler will nicht wahrhaben, was Port in diesem besagten Aufsatz festgestellt hat, nämlich dass Adorno seinen Nachgängern keine Arbeitsplätze gesichert hat, sondern nur Arbeitslosigkeit, weil sein Werk das letzte Wort seiner Epoche war, das von keinem anderen Wort seitdem dementiert worden ist, wie Port das formuliert. Um aus Adorno eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme zu machen, muss der Adorno-Schüler ihn in hagiografisch verzierter Rhetorik als überholt darstellen. Er muss ihn also abschreiben, indem er ihn lobt. Das ist eigentlich sowieso das, womit der akademische Betrieb inzwischen fast nur noch beschäftigt ist, Leute auf freundliche Art abzuschreiben, einzusagen, zu archivieren. Nicht das, was ich selber mache, zumindest qua Dienstauftrag. Ich hoffe nicht das, was ich dann wirklich mache. Also diese Biografie, das gehört eigentlich auch in diesen Kontext. Es ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass in den letzten Jahren zahllose Biografien über Protagonisten der kritischen Theorie erschienen sind, mehrere über Adorno natürlich, über Krakauer, über Pollock, über Löwenthal entsteht eine, jetzt auch über Horkheimer. Also diese, das wäre eine eigene Frage, warum überhaupt so viele Biografien im Moment wieder geschrieben werden. In Bezug auf die kritische Theorie heißt das eigentlich erstmal nur, dass sie im schlechten Sinne historisch geworden ist, dass man diese Lebensgeschichten erzählen kann und sich darüber hinaus nicht mehr damit beschäftigen will. Das Verhältnis zur Geschichte und zum Begriff des Fortschritts, das in diesem Schülertum, was ich versucht habe zu skizzieren, zur Geltung kommt, ist deswegen interessant, weil eigentlich diese ganzen Annahmen, man könne Adorno fortsetzen, aktualisieren, auf neue Gegenstände applizieren und so weiter, immer schon unterstellen, dass es eigentlich den von der kritischen Theorie mit historischen Gründen dementierten Fortschritt immer noch gibt, einen linearen Fortschritt. Also es gab den Nationalsozialismus, es gab den Zivilisationsbruch, aber irgendwie funktioniert, geht es trotzdem seitdem immer wunderbar weiter und wir häufen sozusagen ständig in der akademischen Arbeit dieses Material an, mit dem wir beweisen, dass wir nie fertig sind mit Adorno. Und das scheint mir und das bezieht sich im Grunde schon auf das Thema des Vortrags, das scheint mir gegen eine ganz zentrale Intention von Adornos gesamtem Werk und überhaupt der kritischen Theorie zu verstoßen, nämlich gegen eben das, was dann Diener dann später keineswegs nur in Rückgriff auf die kritische Theorie als Zivilisationsbruch bezeichnet hat, dass sich etwas ereignet hat, was bestimmte Begriffe wie den des Fortschritts radikal dementiert, was nicht heißt, dass man die Möglichkeit des Fortschritts nicht mehr sympathisch finden darf, aber dass man kann eigentlich gar nicht mehr so denken. Das scheint mir alles zurückgenommen zu werden. Das kann man zeigen, dazu möchte ich kurz noch was sagen, anhand der Art und Weise, wie mit der eigentlich von Benjamin stammenden, aber auch bei Adorno begegnenden Rede vom Zeitkern der Wahrheit umgegangen wird. Der wird nämlich von diesem Schülertum in gewisser Weise im Sinne dieses unschuldigen, scheinbar jungfräulichen Fortschrittsbegriffs relativiert und umgedeutet. Tatsächlich bedeutet Zeitkern der Wahrheit eigentlich ein Einspruch gegen Relativismus, denn es ist ja vom Kern die Rede, nicht vom Rahmen. Nicht, das ist eigentlich ein antikontextualistischer Gedanke. Dass die Wahrheit einen Zeitkern hat, heißt, im Zentrum der Wahrheit ist das Zeitliche und nicht die Wahrheit erscheint in der Zeit und vergeht wieder mit ihr. Was Wahrheit genannt wird, ist also historisch eben nicht wie kontextualistische Vorstellungen von Historisierung sich das vorstellen, relativ und muss immer wieder neu kontextualisiert und gerahmt werden. Ein Kern ist was anderes. Historisierung ist der Einspruch, in diesem Sinne ist der Einspruch gegen Kontextualisierung, also gegen den Glauben, Geschichte sei eine Art Umfeld, in dem alles, was geschieht, geschieht. Ein historisierender Blick muss entfalten, dass im Begriff der Wahrheit selber die Zeit steckt, dass er ohne sie nicht denkbar ist, zugleich aber auch erst ermöglicht, über die Zeit, die jeweilige Zeit, zu urteilen und zu richten. Die historische Zeit ist weder der Rahmen, in dem der Begriff der Wahrheit erscheint, noch das Überzeitliche, demgegenüber das zeitliche, historische Ephemer ist, das wäre Ontologie, sondern alles Zeitliche, historisch Gewordene ist am Begriff der unteilbaren Wahrheit zu messen, der seinerseits Zeit entsprungen und gerade deshalb für jedes historische, moralische und ästhetische Urteil verbindlich ist. Im gegenwärtigen Stand der Geschichte folgt daraus, weil geschehen ist, worauf fast Adornos gesamtes Werk und auch die ästhetische Theorie, die ganz besonders eine Antwort darstellt, bedeutet die Restauration eines unproblematischen Fortschrittsbegriffs auch in der Wissenschaft, wie sie die selbsternannten Schüler betreiben müssen, um sich als legitime Fortsetzer verkaufen zu können, notwendig die Verleugnung der historischen Erfahrung, auf die die kritische Theorie fußt, und die Verleugnung von dem, worauf die Rede vom Zeitkern der Wahrheit zielt. Und genau dieser Umdeutungsprozess hat sich besonders emblematisch, beispielhaft an dieser Formel Lyrik nach Auschwitz, also an diesem sogenannten Diktum Adornos über das Barbarische vom Gedichteschreiben nach Auschwitz bewahrheitet. Die Rede vom Zeitkern der Wahrheit betrifft also dieses sogenannte Diktum in doppeltem Sinne. Einmal liegt sie diesem Diktum selber zugrunde und zum anderen trifft sie auf das Diktum selber auch zu. Um den Ort zu bestimmen, an dem dieses Diktum in Adornos Werk hat, ist es daher wichtig zu sehen, wann dieser Gedanke eigentlich auftaucht und wo. Zunächst mal auffällig ist dabei, dass die Formulierung, die da immer wiederkehren, ich lese die gleich noch vor, die meisten kennen sie, eigentlich immer am Rande von Texten stehen. Also der berühmteste Satz, ne, das ist aus Kulturkritik und Gesellschaft, 1949 geschrieben, 51 erschienen, lautet: Kulturkritik findet sich der letzten Stufe von Dialektik und Barbarei gegenüber. Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben ist barbarisch, und das frisst auch die Erkenntnis an, die ausspricht, warum es unmöglich war, heute Gedichte zu schreiben. Das ist aber ein Satz, der eigentlich in einem Text über den Begriff der Kulturkritik steht und nicht in einem Text über Lyrik. Und auch die späteren Variationen, etwa also vor allem in dem Engagement-Essay, wo er nochmal betont, dass er diesen Satz nicht mildern möchte, sowie in der negativen Dialektik und der ästhetischen Theorie, sind auch eher Randbemerkungen, die in größeren anderen Zusammenhang gehören. Und zwar eigentlich in den Zusammenhang, den Adorno an anderer Stelle eher so unter dem Gedanken der Korrumpierung der Kultur durch die Erfahrung des Nationalsozialismus und den Holocaust fasst. Wirklich aufgegriffen und scheinbar korrigiert wird diese Formulierung aus dem Essay Kulturkritik und Gesellschaft dann in der negativen Dialektik zu einem ganz anderen Zeitpunkt, darauf komme ich gleich nochmal, wo Adorno schreibt: Das perennierende Leiden hat so viel Recht auf Ausdruck, wie der Gemarterte zu brüllen. Darum mag es falsch gewesen sein, nach Auschwitz ließe kein Gedicht mehr sich schreiben. Nicht falsch aber ist die minder kulturelle Frage, ob nach Auschwitz noch sich leben lasse, ob vollends es dürfe, wer zufällig entrann und rechtens hätte umgebracht werden müssen. Und dann gibt es noch in der ästhetischen Theorie verschiedene Äußerungen in Bezug auf Zähler, zum Beispiel den eigentlich prägnantesten Satz: Celans Lyrik sei durchdrungen von der Scham der Kunst angesichts des wie der Erfahrung, so der Sublimierung sich entziehenden Leids. Celans Gedichte wollen das äußerste Entsetzen durch Verschweigen sagen. All dies, auch Adorno hat ja vorgehabt, über Celan einen eigenen Essay zu schreiben, dazu ist es dann nicht mehr gekommen. Also all diese Äußerungen auch zu Celan sind gewissermaßen Rand beiseite gesprochene Äußerungen, und zugleich, und das scheint mir auch wichtig zu sein und oft gar nicht so richtig bedacht zu werden, liegt zwischen diesem ersten Diktum von 1949 bzw. 51 und der Wiederaufnahme dann in der negativen Dialektik natürlich viel Zeit. Die erste Äußerung fällt in die Zeit des anfangenden oder schon begonnen habenden Kalten Krieges, wo durch die Blockkonfrontation die Erinnerung an den Holocaust, die unmittelbar nach Kriegsende sehr virulent war, gewissermaßen sistiert worden ist und gefroren worden ist für die Zeit dieser Konfrontation. Und ich denke, diese erste Äußerung muss man sehr stark in diesem Zusammenhang sehen, dass hier was angesprochen wurde, was in dieser Zeit, in den frühen 50er Jahren, komplett anathema war in der Bundesrepublik. Die Wiederaufnahme dieses Diktums in der negativen Dialektik in 1967 gehört schon in einen ganz anderen Zusammenhang der Phase nach dem Zerfall der Adenauer Republik, der aufkommenden neuen Linken, eigentlich also eine Zeit, wo das ganze Verhältnis der neuen Generation zu dieser historischen Erfahrung als Verhältnis zu den Eltern in Abarbeitung an den Verbrechen der Eltern einen ganz neuen Stellenwert gewonnen hat. Also zwischen diesen verschiedenen Wiederaufnahmen ist historisch sehr viel passiert. Deswegen ist es schon die Frage, ob man diese ganzen Äußerungen so ohne weiteres aneinanderreihen kann, als im Sinne einer Entwicklung ein und desselben Gedankens. Dazu kommen noch eben, dass Adorno anders als über Erziehung nach Auschwitz etwa, also über pädagogische Fragen, zu dieser Frage von Lyrik nie einen programmatischen Text geschrieben hat, sondern es bleibt bei diesen Seitenbemerkungen. Inwiefern die Kultur, die Kunst insgesamt oder Lyrik speziell betreffen, dazu sage ich später noch was. Für die frühen 50er Jahre, also als Adorno dieses Diktum formuliert hat, ist außerdem wichtig, dass die Äußerung eigentlich, dass der unmittelbare Geltungsbereich dieser Äußerung, das, worauf sie zielte, eigentlich relativ begrenzt war. Denn in der Zeit, darauf reagiert das unmittelbar, galt als sehr avanciert und war trotzdem auch sehr beliebt, eine bestimmte Form von pseudo-avantgardistisch aufgemotzter, aber eigentlich letztlich epigonaler Natur- und Erlebnislyrik, etwa also von Leuten, die vielleicht keiner mehr richtig kennt, Karl Krolow, Oskar Lörke, solche Leute, auch Ernst Wiechert. Also es gab in den frühen 50er Jahren eine Fortsetzung, tradiert über die sogenannte innere Emigration, eine Fortsetzung traditionalistischer, schon eigentlich in den 20er Jahren epigonaler Lyrik, die aber in den frühen 50er Jahren eine ganz offensichtlich restaurative, politisch-kompensatorische Funktion ausgeübt hat. Und das ist, denke ich, der unmittelbare Kontext, obwohl natürlich die Geltung dieses Diktums weit darüber hinausreicht, auf den er sich da bezieht. Das sind diese epigonalen Naturlyriker. Auf der anderen Seite stand Benn eigentlich als relativ singulär, Gottfried Benn als eine Figur, die sehr stark angeknüpft hat an avantgardistische Formsprache, sich sehr stark interessiert hat, auch für das, was etwa jemand wie Celan gemacht hat, aber natürlich mit einem anderen biografischen und politischen Hintergrund und als jemand, der selber im Dritten Reich belastet war. Also in diesen Kontext der 50er Jahre gehört diese Äußerung. Die Aussage richtete sich also zeitgeschichtlich präzise gegen die Konservierung einer lyrischen Formsprache des subjektiven Erlebnisses, unmittelbaren Ausdrucks, von Lyrizität als Überschreitung des vermeintlich nur Geschichtlichen hin zu einer unverlierbaren Menschennatur, gegen einen falschen Humanismus, einen falschen Innerlichkeits- und Ausdruckskult. Aber sie war so allgemein formuliert, dass sich davon ganz andere Leute betroffen gefühlt haben. Und als Skandalon wurde sie eigentlich nicht wahrgenommen, weil er damit diese Tradition irgendwie angeprangert hätte. Das wäre gewissermaßen banal gewesen, sondern weil es ganz andere formsprachliche Entwicklung in der Lyrik in der damaligen Zeit schon gab. Nicht nur bei Celan, sondern auch, und der hat darauf auch besonders scharf reagiert, etwa bei Hans-Magnus Enzensberger oder auch Leuten wie Peter Huchel, Ingeborg Bachmann, Günter Eich, also im Kontext der Gruppe 47, die alle für sich selbst in Anspruch genommen hätten, gewissermaßen diesen avancierten Stand der formsprachlichen Entwicklung von Lyrik, auf den Adorno zielt, selber für sich einzulösen, auch wenn sie nicht in dem Maße wie er auf den historischen Begründungszusammenhang rekurriert haben. Und die Provokationskraft dieser Aussage betraf also nicht das, wogegen sie sich unmittelbar pragmatisch richtete, sondern eben die qualitativ moderne, nicht die traditionalistische Lyrik. Das ist der Grund dafür, dass die gewichtigsten Einsprüche in der damaligen Zeit gegen dieses Diktum von Adorno eben von Lyrikern kamen. Tatsächlich von Lyrikern, nicht von Kritikern oder so, die sich davon durchaus auch zu Recht in gewisser Weise in dem, was sie tun, angegriffen gefühlt haben. Vor allem Enzensberger und Paul Celan, auf die ich jetzt etwas genauer eingehen möchte. die Lyrik von Hans Magnus Enzensberger und Paul Celan seit den 50er Jahren lässt sich als je verschiedene formimmanente Reflexion der von Adorno formulierten Aporie verstehen. Und zwar grob skizziert von zwei verschiedenen gegenläufigen Richtungen her. Bei Enzensberger vollzieht sich eine Depragmatisierung und selbstironische Brechung und imaginative Aufladung einer der Tradition nach auf Kommunikation zielenden lyrischen Sprache. Also von, grob gesagt, von Heine über Brecht. Enzensberger hat promoviert über Brentano. Ist, für Enzensberger ist tatsächlich eine bestimmte Form von nicht reaktionärer romantischer Lyrik, eben nicht die Spätromantik, sondern vor allem Heinrich Heine, sehr wichtig. Und dann, die Sachen, die Brecht in den 20er Jahren geschrieben hat. Das wird bei Enzensberger gewissermaßen gegen die Intention auf Kommunikation gewendet. Das kann man in den frühen Gedichtbänden von ihm sehr gut beobachten, die zur Verteidigung der Wölfe und Blindenschrift vor allem, wo er sehr stark so an eigentlich Formen des Kinderliedes und Kinderreims anknüpft. Die, im Grunde findet man das schon bei Brentano, die ins Enigmatische gewendet werden. Bei Celan findet in gewisser Weise eine gegenläufige Entwicklung statt. Celan kommt sehr stark von, formsprachlich vom Symbolismus her, also Mallarmé, Baudelaire. Aber, und das ist tatsächlich erst relativ spät gesehen worden, dann aber immer stärker, Celan lädt die scheinbar hermetische Lyrik auf mit Fachterminologie, zeitgeschichtlichen Anspielungen. Fast jedes der Worte, die lange Zeit als Neuschöpfungen gesehen wurden von Celan, stammen aus irgendwelchen Wörterbüchern. Es gibt ganz viele Bezüge auf konkrete Daten und so weiter. Das ist alles zum ersten Mal in der Arbeit von Marlies Jans zu Paul Celan vom Engagement absoluter Poesie dargestellt worden. Und seitdem hat es das alles sehr ausführlich erforscht worden, wie Celan mit Wörterbüchern, mit zeitgenössischer Sprache gearbeitet hat. Also bei Celan wird tatsächlich eine historisch tradierte oder auch zeitgenössische Sprache, Fachsprache und so weiter, so gewendet und aufgeladen, dass sie ins Hermetische umschlägt. Das sind zwei Gegenbewegungen, zwei Versuche bei Enzensberger und Celan eigentlich schon auf das Problem zu antworten, was Adorno da angesprochen hat. Celan hat sich eigentlich nicht explizit darauf eingelassen, auf Adorno zu reagieren, aber in der Meridianrede und in dem Prosatext Gespräch im Gebirg, das ein nicht stattgefundenes Gespräch mit Adorno imaginär reinszeniert, versucht eine lyrische Sprache zu begründen und zu entfalten, die der von Adorno benannten historischen Erfahrung gerecht wird. Nicht als Inhalt, also nicht in dem Sinne, dass das irgendwie thematisiert wird, sondern in der Formsprache. Bei Enzensbergers Antwort, Enzensberger hat eine explizite Antwort auf Adorno geschrieben, klingt das schon ganz anders und mir scheint, dass diese ausdrückliche Antwort eigentlich zurückfällt hinter das, was Enzensberger in seinen Gedichten gemacht hat. Nämlich in seinem 1959 im Merkur veröffentlichten Text »Die Steine der Freiheit« schreibt Enzensberger, Zitat: Der Philosoph Theodor W. Adorno hat einen Satz ausgesprochen, der zu den härtesten Urteilen gehört, die über unsere Zeit gefällt werden können. Unsere Zeit, dieses Wir, werden Sie sehen, kommt hier immer vor. Man müsste sich fragen, wer dieses Wir ist. Nämlich, nach Auschwitz sei es nicht mehr möglich, ein Gedicht zu schreiben. Sagt er übrigens gar nicht, er sagt, es ist barbarisch, darauf komme ich noch. Weiter heißt es bei Enzensberger, wenn wir weiterleben wollen, muss dieser Satz widerlegt werden. Wenige vermögen es. Zu ihnen gehört Nelly Sachs. Ihrer Sprache wohnt etwas Rettendes inne. Indem sie spricht, gibt sie uns selber zurück, Satz um Satz, was wir zu verlieren drohten. Sprache. Ihr Werk enthält kein einziges Wort des Hasses. Den Henkern und allen, was uns zu ihren Mitwissern und Helfershelfern macht, wird nicht verziehen und nicht gedroht. Ihnen gilt kein Fluch und keine Rache. Es gibt keine Sprache für sie. Die Gedichte sprechen von dem, was Menschengesicht hat, von den Opfern. Auch komisch, dass nur die Opfer Menschengesicht haben. Das macht ihre rätselhafte Reinheit aus. Das macht sie unangreifbar. Wer aber hätte das Recht und die Kraft zu einem solchen Schweigen, der nicht selbst ein Opfer wäre? Solange die Mörder noch unter uns sind, müssen wir anderen sie ausrufen. Solange wir leben in finsteren Zeiten, das ist ein Brecht-Zitat, ne? Wo ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist, weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt. So schrieb Bertolt Brecht, der selber ein Opfer war. Die Erlösung der Sprache aus ihrer Verzauberung steht bei denen, die in den Wohnungen des Todes waren. Das ist Nelly Sachs Zitat. Zitat Ende. Da geht jetzt alles durcheinander, was bei Celan auseinandergehalten wird. Anspruch ist bei Enzensberger nicht, Adornos Urteil in das eigene Denken aufzunehmen und es reflektierend zur Grundlage des eigenen Schreibens zu machen, sondern es zu widerlegen, weil wir sonst nicht weiterleben können. Dass andere nicht weiterleben konnten, kommt gar nicht vor. Wie als Verwirklichung von Martin Bubers Formel der deutsch-jüdischen Symbiose, für die Nelly Sachs sehr geschwärmt hat, lässt sich Enzensberger dabei von zwei sehr verschiedenen Opfern helfen, von Nelly Sachs und Bertolt Brecht, die angeblich beide in den Wohnungen des Todes waren. Tatsächlich waren sie es beide nicht, ne? Denn die Wohnungen des Todes sind die Vernichtungslager und Nelly Sachs konnte das, was sie geschrieben hat, nur schreiben, weil sie das überlebt hat. Und Bertolt Brecht war da sowieso nicht. Während das Bild des Steins in Celans Lyrik für die Sprache derer einsteht, die nie mehr sprechen können, weil sie wirklich in den Wohnungen des Todes waren, es also um die Selbstpreisgabe, könnte man sagen, des lyrischen Subjekts an jene geht, die nicht mehr sprechen können. Das hat Celan immer sehr ernst genommen, dass er sich auch geweigert hat zu sagen, dass er hier als Opfer spricht, sondern er hat immer betont, er ist nicht gestorben, er war nicht bei den, er gehört nicht zu den Opfern, er möchte an der Sprache arbeiten, die den Opfern gerecht wird. Während das also bei Celan das Ziel ist, sollen Sachs und Brecht Enzensbergers Wir die Sprache zurückgeben, die wir zu verlieren drohten. Anders als wir nämlich haben sie, die selbst ein Opfer waren, dazu, wie Enzensberger sagt, das Recht und die Kraft. Indem er sich selber implizit in Selbstanklage der Tätergeneration zurechnet, entlastet Enzensberger diese und sich selbst von dem Anspruch, die Erfahrung des Geschehens in der Form der eigenen Arbeit zu reflektieren. Was er trotzdem gemacht hat, aber in dieser Äußerung ist es eine eindeutige Entlastungsfigur. Dazu haben nur die Opfer Recht und Kraft. Im gleichen Atemzug jedoch werden die Opfer enthistorisiert. Brecht gehört ebenso dazu wie Nelly Sachs und die Differenz zwischen den Überlebenden und den Toten, die für Celans Sprache konstitutiv ist, wird kassiert in einem Wir, bei dem man eben gar nicht mehr genau weiß, wer da gemeint ist und das vor allem Rettung sucht und nicht hassen will. Das ist auch sehr wichtig in diesem Zitat, nicht? Dass das gelobt wird an Nelly Sachs. Sie findet kein Wort des Hasses. Also die Sprache, auf die er da zielt, die er sich von den Opfern wünscht, ist jedenfalls nicht die des Hasses oder der Verachtung. Die brechtsche Linie lyrischer Sprache wird so über Nelly Sachs gleichsam für dieses von Buber stammende Modell der deutsch-jüdischen Symbiose gerettet. Ob Enzensberger das jetzt so beabsichtigt hat oder nicht. Nicht von Brecht, sondern von Celan, und damit kommen wir zur dritten Antwort, und von einer Analyse von Celans Gedicht Engführung geht Peter Zondi in dem aus, was sich als präzisierende Neubestimmung von Adornos Diktum lesen lässt. Wenn Zondi in seinem Essay über Engführung für Celans Lyrik die Formulierung findet, es handle sich dabei nicht um Lyrik über, sondern aufgrund von Auschwitz, übt er nicht nur Kritik am repräsentationstheoretischen Modell einer Interpretation, die Lyrik nach Auschwitz eben im Sinne einer Inhaltsästhetik deutet, sondern aufgrund von lässt sich eben auch verstehen als Präzisierung von Adornos nach Auschwitz. Nach Auschwitz ist eben nicht nur chronologisch gemeint, sondern im Sinne eines Konstitutionsverhältnisses. Das Nach wird neu bestimmt, als historische und formkonstitutive Kategorie, die unhintergehbar ist und die Frage nach dem biografischen Ort des jeweiligen Autors, die bei Enzensberger im Zentrum steht, weit übersteigt. Und das scheint mir nun der entscheidende Punkt zu sein, der seitdem eigentlich in der Diskussion weitgehend vergessen worden ist, dass es sich bei diesem Diktum um eine Aussage handelt, die die Konstitutionsform von Dichtung überhaupt betrifft, unabhängig davon oder jedenfalls hinaus über das, was die jeweiligen Autoren damit an Intentionen oder Erfahrungen verbinden. Jetzt komme ich zu dem Teil, wo ich versuche, ein paar Missverständnisse dieses Diktums zu entfalten. Dazu möchte ich am Anfang nochmal auf ein paar Dinge eingehen in diesen Zitaten aus Adornos Texten zu diesem Thema, die oft nicht so richtig zur Geltung gebracht werden. Das ist zum einen, ich glaube, das ist tatsächlich noch nie so richtig gefragt worden, was heißt eigentlich in diesem Diktum das Attribut barbarisch? Also ist das ein Verbot? So wird das ja meistens verstanden. Es wäre barbarisch, nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, deswegen ist das verboten. Ein integrer Mensch oder ästhetisch reflektierter Mensch darf das nicht. Oder heißt das nicht auch, kann das nicht auch heißen, dass Lyrik nach Auschwitz in diesem Sinne der Formkonstitution eine gewisse, tatsächlich eher das, was Enzensberger im Begriff des Hasses abwehrt, eine bestimmte Form von Aggressivität, Gewaltförmigkeit in die eigene Form aufnehmen muss. Das ließe sich für Celan sehr gut zeigen, dass bei Celan insbesondere in den späteren Gedichten, so ab dem Band Fadensonnen, wo es drastische Gewaltmetaphoriken, durchschnittene Augen, abgeschnittene Augenlider und so weiter gibt. Also dass es hier Formen gibt, eigentlich in diesem Sinne von barbarisch, die Erfahrung der Barbarei in die Form selber einzuzeichnen. Ich denke, das könnte man durchaus so verstehen und nicht einfach nur als Verbot. Und der zweite Punkt, den ich ansprechen wollte in Bezug auf die Missverständnisse, ist dieses, muss schon sagen, Lamento vom Schweigen, ne? Das, was tatsächlich bei Adorno selber vorkommt, wenn er davon spricht, dass Celan die Erfahrung, die die Gedichte artikulieren, durch Verschweigen sagt. Das ist aber in der Rezeption verstanden worden als eine Art Sprechverbot oder ein Gebot, über bestimmte Dinge zu schweigen. Das äußerste Entsetzen lasse sich nicht sagen und so weiter. Das sind alles durchaus nicht unproblematische Gedankenfiguren, nicht? Also Imre Kertész hat in Bezug auf den Roman eines Schicksallosen, und da wird das auch ganz deutlich durchexerziert in diesem Buch, gesagt, dass er nie verstanden hat, warum Leute sagen, man könne über diese Erfahrung nicht schreiben. Es sei das Einfachste, überhaupt davon zu erzählen. Und ähnliche Äußerungen findet man auch bei Primo Levi und so. Also und das scheint mir für die Rezeption gerade so dann in den 60er, 70er Jahren von diesen Äußerungen von Adorno und auch für eine bestimmte Lesart, gerade der Lyrik von Celan, sehr problematisch zu sein, dass diese Rede vom Schweigen eben nicht im Sinne einer Form des Ausdrucks begriffen wird, die sich beschreiben lassen müsste, sondern tatsächlich so, dass man darüber nichts sagen kann. Damit wird eigentlich das nicht darüber sprechen wollen, einfach nur sanktioniert, wofür Adorno und Celan nichts können, aber dieses Deutungsangebot ist zumindest in dieser Emphase des Schweigens durchaus vorhanden. Ja, ein anderer Punkt, der in diesem Diktum immer lange Zeit missverstanden worden ist, und zum ersten Mal, wenn ich das recht sehe, von Rolf Tiedemann formuliert worden ist, ist die Vorstellung, dass Adorno hier eigentlich gar nicht über Lyrik spreche, sondern Lyrik sozusagen nur emblematisch stehe für Kunst überhaupt. Ne? Das scheint mir nicht ganz zu stimmen. Auf der einen Seite ist es natürlich richtig, dass hier nicht nur eine Aussage über eine Gattung gemacht wird, sondern dieses Diktum weit darüber hinaus Geltung beansprucht. Auf der anderen Seite ist es aber kein Zufall, dass er von Gedichten spricht. Man braucht sich das nur mal zu überlegen, was es eigentlich bedeuten würde, zu schreiben oder zu sagen, nach Auschwitz einen Roman zu schreiben, ist barbarisch. Das würde man gar nicht verstehen. Und das hat, denke ich, damit zu tun, dass hier durchaus bei Adorno im Grunde noch negativ gewendet in der Hegelschen Tradition Lyrik emphatisch verstanden wird als privilegierte Ausdrucksform von einsamer Subjektivität. Nicht, das ist ja sehr schematisch gesagt so, die Prosa bezeichnet, beschreibt die entfremdeten Verhältnisse der Gesellschaft, das Drama, die handelnden Subjekte, und die Lyrik ist die Selbstaussprache einsamer Subjektivität. Und gemessen an diesem Formideal ist es barbarisch, und deswegen spricht er von Gedichten und nicht von Kunst überhaupt. Also in gewisser Weise ist das Diktum, dieses sogenannte Diktum, viel stärker eingegrenzt, als es rezipiert worden ist. Auf der anderen Seite ist es aber viel zu eingegrenzt rezipiert worden, indem eben nicht begriffen worden ist oder sehr selten ausformuliert worden ist, dass es hier, wie ich am Anfang schon kurz angedeutet habe, dass es eine Aussage ist über die formkonstitutive Eigenschaften, ja, von ästhetischen Formen. Das steht sozusagen nicht im Belieben des Einzelnen, ein gelingendes Gedicht zu schreiben, in dem man all diese Dinge reflektiert, ne? Das ist so, ich glaube, das kommt zum ersten Mal von Günter Grass. Aber es steht leider auch in dem Adorno-Handbuch, in diesem Text über Lyrik nach Auschwitz, diesem Beitrag von Sven Kramer drin. Da ist immer die Rede davon, dass bei der Produktion von Lyrik Auschwitz mitgedacht werden muss. Ne? Also im Hinterkopf hat man Auschwitz. Also nicht mal denken, nicht mal Auschwitz denken, sondern mitdenken. Und das scheint mir schon der Angriffspunkt zu sein für eigentlich die ganze spätere Geschichte oder Nichtgeschichte dieses Diktums, dass das verstanden wird als eine Art von moralischer Vorschrift zum einen und sowas wie eine Regel zur Produktion avancierter, zeitgemäßer Gedichte. Man muss das irgendwie mitdenken, man muss ständig darüber reflektieren. Darüber sagt er aber überhaupt nichts, sondern er sagt was über die Konstitution der Form selber, der keiner, der Lyrik schreibt oder ästhetisch produktiv ist, entgehen kann. In dem Sinne ist das tatsächlich ein historisches, ein formgeschichtliches Werturteil, was weit über Intentionen, Absichten oder so, die einzelne Leute damit verbinden, hinausgeht. Und das ist wiederum eine viel weitreichendere Geltung als so, wie es meistens rezipiert worden ist. Und genau deswegen, also vor allem denke ich, dieses Missverständnis, eine Aussage, ein Urteil über ästhetische Formkonstitution zu begreifen als eine moralische Regel oder eine Anleitung zur Produktion von Lyrik, das hat, denke ich, dazu geführt, dass nach Adornos Tod dann und der späteren Nichtgeschichte dieses Diktums, das ist, die Diskussion darüber ist ja historisch, die ist abgeschlossen, was nicht heißt, dass der Gedanke wirklich entfaltet worden wäre, aber die ist eigentlich nur noch historisch interessant und auch entsprechend dokumentiert, dass seitdem dieses Diktum, was an sich auch schon ein ziemlich innervierender Begriff ist, eigentlich als Verdikt begriffen wird. Dass es von einer Aussage über die objektive Konstitutionsform von Dichtung eben zu einer Art poetologischer Regel geworden ist oder zumindest so wahrgenommen worden ist. Das erlaubt es, den von der kritischen Theorie als Konsequenz der historischen Erfahrung des Zivilisationsbruchs eingezogenen gedankenlinearen Fortschritts unter der Hand für die Geschichte der Künste zu restituieren. Adorno wird zum postnarzistischen Fortschrittsbeschleuniger. Kunst umso avancierter, je besser sie Auschwitz mitdenkt. Das Nach in Nach Auschwitz wird nicht mehr als aufgrund von, nicht mehr qualitativ, sondern abstrakt chronologisch verstanden und das Nach in Nach Adorno nicht im Sinne einer Unhintergehbarkeit seines Urteils, was nicht heißt, dass man das darüber nicht nachdenken darf, aber es ist ein unhintergehbares Urteil, sondern entweder im Sinne von, oder beides, im Sinne von Adorno gemäß, als Ausweis eben ordentlicher Schülerschaft, wer kritischer Theoretiker ist, der denkt über sowas nach, und B, im Sinne des Nachgeborenseins, dass es den Erben erlaubt, auf den Grab des Lehrers zu tanzen. Beides zusammen ergibt eine dreiste Selbstermächtigung, wie sie in den 60ern noch nicht möglich gewesen ist. Aus einer unhintergehbaren, formkonstitutiven Verpflichtung des Schreibens wie Denkens entsteht wie der Phönix aus der Asche das Selbstbewusstsein des geschichtsbewussten Schülerhistorikers, der meint, es besser zu wissen, weil er später lebt. Ne, eines der folgenreichsten Missverständnisse von Historikern überhaupt. Als ob man nicht mindestens mit genauso guten Gründen sagen kann, dass wir es schlechter wissen, weil wir später leben. Und damit restloser Widerruf des Geschichtsdenkens der kritischen Theorie, die eben genau solche Annahmen durchkreuzt hat. Die in den 60ern und 70ern infolge des unreflektierten Missverstehens von Adornos Diktum entstandenen Gerüchte darüber, und das ist nun wichtig, wie Lyrik nach Auschwitz laut Adorno auszusehen habe, bildeten dann meiner Ansicht nach sowas wie die Vorlage dafür, sich in Abgrenzung gegen diese gerüchteweisen Vorstellungen davon, wie Adorno avancierte Lyrik sich vorstellt, wieder alles durchgehen zu lassen. Und zwar, also das galt bis mindestens Mitte der 60er Jahre, war das sehr verbreitet. Und in der Celan-Forschung ist das immer noch sehr, sehr populär. Eine Dichtung nach Auschwitz und aufgrund von Auschwitz ist hermetisch, eine Dichtung der Dunkelheit, eben des Schweigens, der Undarstellbarkeit und des Ernstes. Es darf kein Moment von Heiterkeit oder Witz geben und kein Moment von Repräsentation, von Darstellung des Ereignisses. Das war den Deutschen besonders wichtig in dieser Zeit. Ne? Das ist ein ganz wichtiger Punkt der Selbstlegitimation in dieser späteren Phase, in den 60ern, dass man dann dieses Bilderverbot quasi so missversteht, dass man darüber ja sowieso nichts sagen kann. Ne? Und dieses merkwürdige Ideal der Dunkelheit, dass es dann in der Celan-Rezeption ermöglicht hat, Celan oft über den Umweg, über Derrida quasi zu re-heideggerianisieren. Das bis in die 70er, 80er Jahre eigentlich die zentrale Rezeptionslinie von Paul Celan. So wurde unter verfälschender Berufung auf Adorno die Dichtung und ihre Theorie zum Ort eines erneuten Umschlags von Aufklärung in Verdunkelung. Der Kampf gegen Adornos vermeintliche Diskursherrschaft seit den 70ern und bis heute, obwohl heute ja kaum einer sich mehr darüber aufregt überhaupt, gab sich entsprechend aus als Kampf gegen diese Gerüchte. Also gar nicht gegen das, was er da geschrieben hat, sondern gegen das, was er angeblich von avancierter Dichtung verlangt. Als Protest gegen das Schweigegebot wurde die Wiederauferstehung von Redseligkeit betrieben. Als Protest gegen den Hermetismus und die Dunkelheit ein neuer Subjektivismus und Ausdruckskult, dem Gebot der Undarstellbarkeit, wurde mit einem neuen Realismus begegnet, dem Primat des Ernstes mit einer Rehabilitierung nicht etwa des Witzes oder des Sarkasmus, wofür es bei Celan viele Anhaltspunkte gäbe, sondern der Ausgelassenheit und Unverkrampftheit. Und das ist tatsächlich die Geschichte mit dem neuen Realismus, daran kann man das zeigen, weil wir das heute auch schon mal hatten. Nur so kann man überhaupt verstehen, finde ich, dass bestimmte Formen unproblematische Darstellung von Individuen, realistisches Erzählen und so weiter, die eigentlich historisch durch die ästhetische Moderne tatsächlich liquidiert worden sind, jetzt wieder so auftauchen, als alle können plötzlich wieder erzählen, als hätte es das alles nie gegeben. Die Figuren bei Beckett sind stumm, am Ende nur noch Stummelstimmen, Stümpfe. Heute, also wenn man etwas intelligenter ist, konzidiert man quasi, dass das bei Beckett eine eigene Integrität hat, sagt aber, naja, man kann es auch anders machen. Und das hat, denke ich, damit zu tun, dass nicht reflektiert worden ist, dass bei Adorno Aussagen sind über das, was möglich und unmöglich ist, darüber, wie, unter welchen Bedingungen ästhetische Formen gelingen und misslingen. Und zwar nicht aufgrund von Adornos normativer Ästhetik oder so, sondern aufgrund des historischen Standes des Materials selbst. Das ist eine Aussage, ein Formurteil über die Gegenstände, über die Werke, nicht über irgendwelche Intentionen oder Autoren. Und ich denke tatsächlich, dass das das Vergessen von dem nimmt dem Ganzen seine Verbindlichkeit und führt dazu, dass heute in Diskussionen über Lyrik, also seit einigen Jahren gibt es ja wieder so einen Hype über neue, junge deutsche Lyrik und so weiter, diese ganzen Fragen überhaupt nicht mehr vorkommen. In dem Vortrag, der jetzt hier vorangegangen ist, zu Thomas Kling haben wir sehr gut gesehen, dass auch Autoren, die sich auf diese ganze Tradition überhaupt gar nicht beziehen, trotzdem in dem, was sie objektiv machen, angemessen darauf reagieren. Und das scheint mir der entscheidende Punkt zu sein. Das entzieht sich der Willkür, es entzieht sich in letzter Hinsicht, gerade wenn man die ästhetische Formgestaltung ernst nimmt, also nicht einfach so was hinschreibt, die Arbeit an der Form ernst nimmt, kommt man an einen Punkt, wo man konzidieren muss, dass sich eben dadurch das Urteil über das Werk dem entzieht, was an Absichten darin eingeht. Adorno spricht immer davon, dass es eingeht oder untergeht. Ne? Der spricht davon, dass die Intentionen im Werk untergehen. Also sie verschwinden, aber sie lösen sich auch nicht auf, sondern bilden sozusagen den Nährstoff für das, was daraus geschaffen wird. Und das wären, denke ich, Gedankenfiguren, an die man anknüpfen müsste, um überhaupt zu verstehen, unter welchen Maßgaben man heute welche gegenästhetischen Gegenstände überhaupt in Verbindung mit Adorno bringen kann oder nicht. Und das wäre was anderes als das, was heute passiert, um nochmal an den Anfang anzuschließen, also diese Geschichten mit den Schülern, also das kritische Theorie, Beschäftigung mit kritischer Theorie heute ist eigentlich immer, sind zwei Dinge, die ineinander übergehen können. Entweder man liest diese Texte, paraphrasiert sie, beschäftigt sich damit, eine Paraphrasieren ist ganz wichtig, das ständig quasi, also sich bemühen, das schlechter nochmal zu formulieren, als er es formuliert hat. Und auf der anderen Seite der Versuch, neue Gegenstandsbereiche zu erschließen, aber immer mit der Unterstellung, dass er das nicht hat sehen können, dass wir halt später leben und dass es ganz neue Dinge gibt und so weiter. Das scheint mir von vornherein beides, deswegen passt beides zusammen, ein äußerlicher Zugang zu dem Gegenstand zu sein, sondern um überhaupt sich aufzuschließen, welche Gegenstände man aus der Perspektive der ästhetischen Theorie erschließen kann und was man damit anfangen kann, muss man dieses Moment tatsächlich der überschießenden Kraft der Formkonstitution gegenüber dem Subjekt ernst nehmen. Ja, das war's.